Kapitel 4 There is a party. Kalle nippte am Whisky und erzählte weiter. Ich hab dir übrigens nie gebeichtet, dass ich Anna in der Nacht geküsst habe, bevor der Castor kam. Es war nur ein Küsschen, nachts im Wald. Es genügte, um meine Lippen aufzutauen. Es ist nicht meine Art zu schwärmen, das weißt du, aber es war herrlich unkompliziert, eine Kleinigkeit. Die Erinnerung an diesen Kuss hat mich nie verlassen. Was mich derzeit am meisten ärgert, sind die verpassten Gelegenheiten meines Lebens. Ich müsste mich schämen angesichts der Tage, die ich nur mit Warten und Trinken verbracht habe, nur leider habe ich kein Schamgefühl. Hätte ich früher bemerkt, dass ich nur ein Leben habe und ohne meinen Rucksack in die Erde gefahren werde, dann hätte ich sicherlich mehr meine Chancen wahrgenommen. Anna war so eine Chance, die mir vorübergezogen ist. Und Natalie, die Halbasiatin aus meinem Jahrgang. Auf dem Abiball haben wir zusammen Wiener Walzer getanzt. Das heißt, wir haben uns wild und selbstverliebt, rasant im Kreis gedreht, weil ich nicht tanzen konnte und wollte. Sie hatte herrlich glatte Haare, die meinen Unterarm streichelten. Und ich war tölpelig und bekam Angst vor ihren schönen Augen. Vielleicht wären Natalie und Anna Nieten gewesen, aber ich war früher so blitzgescheit, dass ich dachte, ich könnte den Hauptpreis gewinnen, ohne ein Los in die Hand zu nehmen. Trotzdem habe ich Geschichten erlebt, die sich andere Menschen nicht einmal vorstellen können. Gestern lag ich wieder lange wach in meinem Bett. Dann habe ich meine CD-Sammlung durchgewühlt, um einen passenden Soundtrack zum Einschlafen zu finden und habe DJ Bobo ausgegraben. DJ Bobo! Ich hielt einen weiteren Track unseres Lebens in der Hand.